herzlich willkommen zum Uncast Episode 178. Musik für die dritte Klasse heißt es heute. Und das ist auch das große Thema. Google Music, beziehungsweise dieses Play Music All Access bei uns, All Inclusive, ist gestartet. Ja, Trip nach Mallorca ist aber viel besser. Komme ich gleich dazu. Wie immer, News, ja, diesmal eigentlich noch nicht mal so viele News, ja, unglaublich, was die Woche hat's irgendwie nicht so ganz gebracht, ja, immer das Gleiche, was man so hört, aber trotzdem waren ein paar interessante Sachen dabei, Community war ziemlich aktiv und natürlich wieder die App der Woche. So, Thema Play Music All Access, beziehungsweise All Inclusive, ja, endlich verfügbar. Jetzt werdet ihr bestimmt denken, ihr hört den Rio in Freuden Schreie ausarten, ja, durchdrehen, aber dem ist gar nicht so. Im Gegenteil sogar. Ihr wisst, dass ich mich ziemlich aufgeregt habe über diese Geschichte, dass es einfach so lange gedauert hat. Und zwar nicht nur ein paar Wochen oder ein paar Monate, sondern extrem frech lange, ja, einfach untragbar lange, ja. Und da kann man jemand erzählen, was man will, geh mal hin, geh mal her, da wurden die Verhandlungen wieder auf dem Rücken der Leute ausgetragen, die den Dienst gerne hätten, und sowas macht man ja nicht. Man kann zum Beispiel auch einen Dienst zurückhalten, bis die größten Märkte, und dazu zählt eben mal Europa, und Europa als und Deutschland eben als ja, nicht ganz unbedeutender Teil Europas, muss man ganz klar sagen, da hätte Google auch warten können, bis eben diese Verträge abgeschlossen wurden und dann eben den Dienst etwas globaler starten. Ja. Klar, für die Leute in den USA wäre es dann vielleicht eben schlechter gewesen, ja. Auf der anderen Seite hätten sie auch nicht gewusst. Ja. Was man eben nicht macht, ist, man startet einen Dienst und lässt dann andere an der am ausgestreckten Arm zappeln. Ja. Aber man muss sagen, es hatte auch was Gutes, denn dadurch ist man in Versuchung gekommen, mal bei anderen Streaming-Diensten zu schauen, und dann hat man schnell gemerkt, dass eben All Access bei weitem nicht an die Qualität oder an die Funktionalität von vielen anderen Streaming-Diensten herankommt. Und da möchte ich heute mal ein paar ein bisschen näher beleuchten. Zunächst mal was zum All Access. Wenn ihr denkt, dass ihr zum Beispiel alle Titel bei diesem All Inclusive, so wie der Name es eigentlich vermuten lässt, alle Titel anhören könnt, die im Play Store vorhanden sind, im Play Music Store, dann seid ihr leider schief gewickelt. Das ist nicht der Fall. Ja, sei es jetzt viele Hörspiele, die es da überhaupt gar nicht gibt. Ja, viele werden vielleicht gedacht haben, oh cool, dann zahle ich das und dann kann ich mir alle drei Fragezeichen-Folgen anhören. Nein, das geht nicht. Ist es eben so bei der Musikauswahl, die ist stark begrenzt. Ich habe heute bei Heise irgendwo gelesen, 20.000 Songs bei All Inclusive. Das bezweifle ich. Ich denke, und das meine ich auch vorher gehört zu haben, dass diese 20 Millionen Titel eben das gesamte Repertoire ist, was bei Google Play Music gekauft werden kann, aber nicht was bei All Inclusive drin ist. Aber okay, ich bin ja großzügig. Gehen wir mal von diesen 20.000 Titeln aus. Ja, wie gesagt, ich glaub's nicht, aber ja, lassen wir es mal da hingestellt sein. Wie sind denn da gegenüber die anderen aufgestellt? Mit 7,90 € pro Monat, wenn man es bis 15. Januar abschließt, hört sich das schon mal ganz gut an, wäre dann unter dem Preis von den anderen Anbietern. Leute, die danach kommen, natürlich, klar, müssen auch die 9,90 € zahlen, was eben so der Standardpreis ist für das Streaming. Aber es gibt viele Optionen bei den anderen, die eben bei Play Music All Access sogar komplett fehlen und damit den Dienst unnötig teuer machen. Auch teurer als, also wenn man das mit 7,90 nimmt. Ja. Komme ich nochmal im Einzelnen dazu. Zunächst mal haben wir ja einen großen Mitbewerber, der ist auch schon viel länger auf dem Markt wie oder als dieses Play Music All Access Spotify. Ja, Spotify hat deutlich mehr Titel im Programm und auch einige Features sind sehr, sehr interessant. So ist zum Beispiel diese soziale Verknüpfung. Ach Gott, was wieder so ein Kunstwort, ja. Ist ja halt ein bisschen auch auf andere Plattformen ausgelegt, ja. Und das mag für den einen oder anderen vielleicht interessant sein, aber ich möchte mich halt auch hauptsächlich auf die Funktionen beschränken, die es eben gibt bei Spotify bzw. auf die Angebote. Und da sind wir nämlich genau wieder bei bei der Sache, dass man zum Beispiel eben hier einen Premium-Zugang hat für 9,99 € pro Monat. 30 Tage kann man das gratis nutzen. Und damit kann man auf alle Geräte, Desktop und Mobilgeräte, eben hier dieses Streaming machen. Ja. Und hat eben, wie gesagt, ein etwas größeres Musikrepertoire als eben bei Google Play Music. Ich glaube, es sind 23.000. Allerdings war diese Angabe schon eine Zeit lang her. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es ein bisschen mehr ist jetzt bei Spotify. Was eben Play Music gar nicht hat, ist einen Zugang nur für den Desktop. Ja, das gibt's bei den Mitbewerbern sehr wohl. Der ist dann reduziert im Preis. Dafür kann man es eben auch nicht auf Mobilgeräten nutzen. Ja, das wäre zum Beispiel für Leute interessant, die sagen, na gut, unterwegs höre ich mir sowieso keine Musik an. Ich stöpsel da nicht Kopfhörer da rein und höre mir unterwegs Musik an. Das geht schon mal gar nicht. Ihr würdet euch wundern, wie viele es gibt, die das so sehen. Ja, die Musiker tatsächlich nur daheim anhören und im Auto eben, ja, das Audioradio läuft mehr nicht. Und für diese Leute hat dieser einen, Spotify, zu dieser komme ich noch, hat Spotify einen kostenlosen Zugang. Ganz klar, und zwar werbefinanziert auf Desktop und Laptop, ja, kann man sich diese anhören, gratis. Ja. Natürlich gibt es ein paar Begrenzungen, man kann zum Beispiel nicht unbegrenzt gratis Musik hören, daheim auf dem Laptop. Aber immerhin, ja, es ist schon mal ein Anfang. Für alle, die eben den Premium-Dienst nutzen, also das heißt ohne Netzverbindung auch, das heißt offline hören wollen oder eben auch auf Mobilgeräten, für die gibt es eben diesen Premium-Zugang. Ja. Damit ist Spotify schon mal ein klein wenig im Vorteil. Ja. Das Wichtigste ist die Anzahl der Titel. Und das ist eben für einen Streaming-Service meiner Meinung nach essentiell. Dann hat Spotify noch was geplant für die Zukunft. Ja, und zwar soll auch am Handy kostenloses Streaming der Musik möglich sein. Also auch mobil. Ebenfalls werbefinanziert. Das heißt, man muss sich dann zwischen den Lieder als manchmal ein bisschen Werbung anhören, so wie man es zum Beispiel vom Radio auch gewohnt ist. Ja. Das plant Spotify, ja, inwiefern das umgesetzt ist und welche Songs dann eben zur Verfügung stehen für dieses Modell, das ist noch nicht ganz klar. Ja, aber ihr seht, es tut sich was. Ja. So, ganz einfach. Ja, wer jetzt sagt, du, das überzeugt mich jetzt nicht. Spotify, okay, hat zwar mehr Songs, aber nö. Ja, Spotify, das ist mir zu kommerziell. Oder die Webplayer-Software ist noch nicht ausgereift. Webplayer-Software gibt es erst seit kurzem bei Spotify. Die setzen eigentlich auf eine App, beziehungsweise auf, nicht auf eine App, sondern auf ein Programm, auf dem Computer, das im Desktop installiert wird. Und da kann man dann eben zugreifen drauf. Das ist nicht jedermanns Sache, meine auch nicht. Ich möchte das einfach unabhängig im Browser haben und fertig. Da kann ich auch von jedem Computer aus hier das abspielen, ja, ohne was zu installieren. MyJuke ist auch noch ein, sagen wir mal, relativ unbekannter Mitbewerber, ja, bei diesem Streaming-Hype momentan, muss man sagen. Auch MyJuke hat mehr Songs als dieses All Access oder All Inclusive. Ich kann mich an All Inclusive irgendwie nicht ganz gewöhnen, ja. Wenn auch nur knapp mehr, ja. Über 20 Millionen Songs wird hier gesagt. Wie gesagt, ich behaupte einfach mal, die 20 Millionen Songs sind die bei All Inclusive sind die Songs, die man eben kaufen kann, aber nicht alle, die man in dem All Inclusive hören kann. Aber wie dem auch sei, so ist man mit MyJuke ebenfalls im Rennen. Natürlich gibt es da auch eine App. Ja, und man kann eben auch auf dem Desktop dann das hören. Ja, es gibt auch sogar eine Windows 8 App dafür. Somit kann man auch sagen, dass es eben für mehr Plattformen gibt. Ob das jetzt besonders interessant ist, gerade für die Android-Fans, ist ja wieder was anderes, aber naja. Gratis testen kann man es jedenfalls, kann man also mal reinschnuppern, wie das Angebot ist und ob einem das dann auch gefällt. Also im Prinzip, ihr seht schon, es gibt jede Menge Möglichkeiten, ja, um eben so einen Streaming-Service zu nutzen. Und das, die, wo ich heute sage, das ist noch nicht alles. Es gibt Dutzende noch. Ja. Aber jetzt einfach mal hier für unseren Markt sozusagen zu schauen. Ja, MyJuke ist übrigens mit Saturn verquickt. Ja. Ja. Und ihr könnt also sehen, dass auch hier, sagen wir mal, im kleineren Bereich da sowas schon gibt. Und Maiju gibt schon sehr lange, sehr, sehr lange, genau wie Spotify es schon sehr lange gibt. Ja. Und die hatten schon seit Ewigkeiten eine Lizenz, ja. Und von daher sehe ich einfach mal das als unwahr an, wenn Google behauptet, es ging da um die Einigung mit der GEMA. Tja, da muss man halt mal was riskieren. Die anderen, sogar die Kleinen konnten es schon seit Jahren. Was soll denn das? Ja, also das ist nicht würdig einer Firma wie Google. Auch Sony bietet einen Streaming-Service an, direkt von Sony Music Unlimited nennt er sich. Ja, da aber die Sache, das ist der einzige Dienst, den ich bisher gefunden habe, der weniger Songs anbietet als All Access. Ja, der einzige. 18 Millionen Songs sollen es bei Music Unlimited sein. Wie aktuell die Zahl ist, weiß ich leider nicht. Ja. Bei Google All Access, All Inclusive sind die Zahlen ziemlich neu, klar, ist ja erst gestartet, ja. Aber es gibt hier auch ein Paket, das es ermöglicht für die Leute, die sagen, nein, ich möchte unterwegs keine Musik hören, ich möchte nur daheim Musik genießen. Die haben die Möglichkeit, einen kompletten Zugriff ohne Werbung zu bekommen, aber für einen reduzierten Preis für 4,99. Ja? Die müssen also nicht das Premium-Paket nehmen, für eine Funktion, die sie vielleicht gar nicht nutzen, damit sie es auch auf Geräten unterwegs hören können, sondern nein. Für die Desktop-Version reicht die 4,99 aus. So ist es. Gut, mehr möchte ich gar nicht sagen. Außer ein Vorteil vielleicht noch, PlayStation 3 und PlayStation 4 können diesen Dienst direkt nutzen, nativ in der Konsole nutzbar, von Sony natürlich, klar. Ja. Und damit vielleicht für einige Leute, die ihre PS3 oder PS4 auch als Multimedia-System benutzen, ist das natürlich eine ganz wichtige Funktion, möglicherweise die Killerfunktion schlechthin, weil sie dann eben auch ihre Musik über die PlayStation 3 anhören können, die dann vielleicht an der Stereoanlage schon angeschlossen ist oder eben auch an ein Home Theater Soundsystem, und das ist dann natürlich schon was wert. Ja, mein absoluter Favorit, auch am längsten auf dem Markt in Deutschland, ist dieser. Dieser hat schon existiert als Block Music. So hat es damals am Anfang geheißen. Und dieser ist so der Allrounder, was die Angebote betrifft. Und auch der Anbieter mit den meisten Songs. Hammer hatte 30 Millionen Titel sind in dem Repertoire von Deezer, und das heißt, man hat die größte Auswahl. Und ich habe es immer und immer wieder gesehen, ja, wenn ich so suche, bei Deezer finde ich das meiste drin, ja, als Streaming-Service wohlgemerkt, ja, immer auf Streaming-Service bezogen. Ja, und die Web-Oberfläche ist sehr ausgereift, sehr genial. Als Zusatzfunktion bietet diese auch an, eigene MP3s hochzuladen, ähnlich wie das Google Play Music macht. Bei Google Play Music gibt es eine Grenze von 20.000 Dateien, die man hochladen kann. Bei dieser gibt es keine Grenze. Das heißt, unbegrenzt MP3s, eigene MP3s hochladen. Das Einzige, was hier als Grenze gilt, ist, dass es, Moment, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, ich glaube, es war 40 MB. Die Datei darf nicht größer als 40 MB sein. Ja. Und das sollte sich einrichten lassen, ja, denke ich mal. Entsprechend mit Codierung, ja. Muss im MP3-Format natürlich vorliegen, aber dennoch muss man ganz klar sagen, diese Web-Oberfläche ist phänomenal, finde ich, ja. Gut, das mit den eigenen MP3s, das wird so ein bisschen vernachlässigt, habe ich das Gefühl, ja, aber ansonsten gibt's absolut nichts zu deuteln. Und sie sind auch aktuell hier zum Beispiel schon heute gerade erschienen, ja, The Hobbit, The Desolation of Smaug, ja, der Soundtrack zum neuen Hobbit-Film bereits hier zum Streamen vorhanden, ja, sehr schön, ich habe übrigens heute schon reingehört, ja, würde jetzt gern anfangen, aber das darf ich natürlich nicht, ja, euch das mal zu zeigen, ja, aber definitiv ist das hier eine schöne Sache, und wie gesagt, meistens sind die auch recht schnell bei den Veröffentlichungen von diesen Sachen. Ja. Das, was man so vorgeschlagen bekommt, übrigens zum Anhören, ja, ist auch teilweise recht gut. Also ich finde da schon nützliche Sachen. Ja. Das kann ich nicht von jedem Streaming-Dienst behaupten, ja, dass einem da die richtigen Sachen nach dem eigenen Geschmack auch vorgeschlagen werden, ja. Aber hier muss ich sagen, die Vorschläge sind eigentlich ganz okay. Auch ansonsten gefällt mir der Musikgeschmack von dieser Team ganz gut. Zusätzlich hat man hier eine soziale Komponente auch noch eingebaut. Man kann hier dieses Deezer auch als richtiges soziales Musiknetzwerk nutzen, um zum Beispiel Empfehlungen von seinen Kumpels zu bekommen, mit denen man verknüpft ist auf Deezer. Ja. Oder zum Beispiel öffentliche Playlists erstellen, die dann wieder von anderen Leuten gefunden werden können und abgespielt werden können. Sehr schön, da hat sich zum Beispiel jemand hier die Mühe gemacht, alle GTA-Songs zusammenzufassen, ja, oder einer hat alle Disney-Songs hier mal zusammengefasst. Hier Ahue nennt sich der Typ zum Beispiel, und der hat Plü Classic mal zusammengefasst. Und da muss ich sagen, schön, was so alles drin ist. Das hat mir so richtig Spaß gemacht, ja. Von vorne bis hinten Disney-Tracks, ja. Egal ob jetzt von Wall-E oder Tarzan, Lion King, ja, alles Mögliche, sogar Rapunzel neu verföhnt ist schon dabei, ja. Sehr schön. Und deswegen denke ich, ist das ein guter Platz, wenn man auch mal einfach mal sowas sucht. Ja. Auch Klassiker sind sehr schön drin, wobei mittlerweile das auch bei den anderen Streaming-Diensten aufgetaucht ist. Ich habe das hier schon bei Deezer gefunden, da war das zum Beispiel bei Spotify noch überhaupt nicht vorhanden. Ja, wer kann sich noch erinnern? 16-Bit Inaxi CVGTGB, ja? This is Amiga speaking, sag ich nur, ja. Super. Also man findet hier einiges an Perlen und das eben nicht nur für den amerikanischen Mainstream, sondern auch zum Beispiel für französische Musik. Ja. Alice hier sind mit allen Alben vertreten, Mylène Farmer mit den meisten Alben vertreten und somit kann man wirklich sagen, also für viele Songs kann man sich das Hochladen überhaupt sparen, weil eigentlich schon fast alles drin ist. Ja. Ich habe auch mal hier so ein paar ausgefallene Sachen genommen. Es sind auch etliche Indie-Labels dabei. Sogar Psytrance-Platten habe ich da gefunden. Ja. Ich gehe mal da rein und guck mal nach hier so einem schönen Techno-Klassiker. Moment, ich darf es leider nicht abspielen, ja, aber ich habe tatsächlich jetzt Cyberdelics eingegeben. Und was sehe ich? Adventures of Dharma und sogar eine 2013er Version von Adventures of Dharma, ja. Und Peter Pan und Alice in Wonderland, also von Cyberdelics. Sehr, sehr cool. Wahnsinn. Also, habe ich schon Kraftwerk erwähnt? Ja, ich habe Kraftwerk erwähnt. Ja, Kraftwerk, auch so eine Sache, weil die oft auf Streaming-Diensten nicht vertreten sind. Ich kann es nicht sagen, ob die vertreten sind auf dem Streaming-Dienst von Google Plus. Das möchte ich gar nicht ausschließen. Ja, ich möchte nur damit sagen, dass es hier sehr viele gibt. Und auch David Garrett-Fans werden mit allen seinen CDs belohnt, ja, die er herausgebracht hat und einigermaßen es in die Geschäfte geschafft haben. Sehr schön. Also, ihr seht, ich bin begeistert von Deezer. Ich habe ein Deezer-Abo abgeschlossen, schon vor ein paar Monaten. Habe dann durch einen Coup, ja, im November abgeschlossen, habe jetzt 4,90 € als Angebot bekommen. Für 6 Monate lang zahle ich nur 4,90 €. Danach wird es allerdings 9,90 €. Das ist aber nicht weiter schlimm. Bin ich gern bereit, so viel dafür zu zahlen für so einen guten Dienst. Man kann natürlich auch alle Lieder offline hören, sowohl auf dem Desktop als auch auf dem Handy. Die Android-App ist vor kurzem mit einem Update gesegnet worden und das macht die Android-App wirklich zu einer der besten Musik-Apps für Streaming, die man finden kann. Und das macht richtig schön Laune dann auf dem Ding. Momentan gibt es noch ein Weihnachtsangebot, glaube ich, für 5,90 € für das Mobilsystem. Aber das genau das wollte ich ja auch noch sagen. Hier gibt es auch ein Angebote für den Desktop, ja. Das heißt, das nennt sich dann hier Premium Plus, ist für Web und Mobile. Premium ist nur Web, unbegrenzt Musik genießen, ohne Werbung. Ja. Und auch hier gibt es natürlich dann den reduzierten Preis von 4,99 €. Übrigens alles ohne Mindestlaufzeit, das heißt, man kann monatlich kündigen wieder. Keine Panik. Dann gibt es noch einen Discovery-Modus, ja, da könnt ihr ebenfalls kostenlos im Web mit Werbung allerdings Musik hören, ja, da gibt es Einschränkungen, ja, je nachdem, ob ihr, wie lange ihr schon bei Deezer dabei seid, für die, die schon sehr lange dabei sind, ist es begrenzt auf 2 Stunden im Monat, ja, das sind also wohl so, ich sag mal, knapp 2 CDs, vielleicht nicht ganz, ja, die man sich da anhören kann. Für Neueinsteiger sind es, glaube ich, 20 Stunden, wenn ich es richtig weiß. Ja, da müsst ihr aber mal schauen. Ja. Auf jeden Fall denke ich mal, das ist okay. Übrigens, die Qualität bei dem Premium Plus Dienst, ja, und beim Premium Dienst auf dem Desktop sind 320 Kilobit Sekunde, das heißt auch volle Qualität möglich. Das Traffic-Verhalten auf der Mobil-App ist okay für die Qualität, die es bringt. Ja, braucht natürlich schon ein bisschen Traffic. Hier wird aber nicht die vollen 320 dann gestreamt. Aber das ist auch im Hinblick auf das Datenaufkommen dann durchaus vernünftig. Sobald es im WLAN ist, wird dann dann wieder auf 320 geschaltet. Und ja, ich denke, das ist in Ordnung, also dieser Empfehlung. Und ja, was ist mein letztendliches Fazit zu Google Play Music All Access bzw. All Inclusive? Ganz klar, auf einen Musikdienst, der seine User als dritte Klasse abstempelt, habe ich keinen Bock. Es sind zu wenige Lieder drauf. Es hat zu lange gedauert, bis Google aktiv wird auf dem Markt. Der Zug ist abgefahren. Die Integration von in Android ist schön, ja, ist ganz okay, aber nach der Installation von dieser App ist es eigentlich genauso integriert, weil diese App kann auch angesteuert werden von verschiedenen Programmen, Player aufrufen und so weiter, zum Beispiel Trigger etc. Also das bedeutet, man kann hier sogar in der Google Now Search-Funktion per Voice Command dieser Songs aufrufen. Man braucht es nur einmal einzustellen, dass wenn man zum Beispiel sagt Play Katy Perry Roar, ja, dass dann eben die Deezer App dazu aufgerufen wird und das Lied anfängt zu spielen, gestreamt über Deezer. Also kein Problem, komplette Integration, das Einzige, was man machen müsst, die App herunterladen. So. Also das ist bei mir der klare Gewinner. Und Play Music ist bei mir zweitletzter Platz geworden, vor Music Unlimited, ja, vorher kommen, also besser als Google Play Music All Access sind alle anderen Streaming-Dienste, die ich bisher probiert habe, eben dieser Spotify, MyJuke und auch die MTV-Ausgabe von der Bibliothek. Es ist ein und dieselbe Bibliothek, glaube ich, für alle. Die haben alle so um die 23, 24 Millionen Titel drin. Ja. Und dieser grenzt sich da eben ein bisschen ab. Okay, damit will ich es jetzt mal bewenden lassen. Ja, Rio Rant zu Ende. Und ich komme zu den News. Toyota hat sich was Schönes einfallen lassen. Und zwar macht Toyota es möglich, ein Auto designen zu lassen. Und zwar den neuen Toyota Corolla. Warum ich das so komisch ausspreche? Weil das nur in den USA funktioniert. Das 2014er Modell kann aber dann zusammen online über Hangout und Google Plus von Leuten, Bekannten, Freunden oder was weiß ich auch, von wem auch immer, ja, eben zusammen designt werden, ja, natürlich in gewisse Grenzen, und dann auch gespeichert werden und dann bestenfalls auch noch beim Toyota-Händler eingereicht werden, und der bringt dann genau das Auto, das man mit seinen Freunden zusammen eben erstellt hat, dann tatsächlich in den Besitz gegen den entsprechenden Preis. Ja. Bisher leider nur für das eine Modell, für den Toyota Corolla 2014er Modell. Man darf aber erwarten, dass es da auch noch für andere wohl bald geht. Das Ganze aber allerdings im Moment nur in den USA. Ja, genau. Warum? Klar, es ist eben hier von den Händlern. Da gibt es nicht so ein Händlernetz, so ein streng organisiertes, gestrafftes, wie eben in den USA. Ich glaube nicht, dass das bei uns so einfach möglich ist. Vielleicht könnte Toyota das direkt machen. Also wenn das in andere Länder funktioniert, wird es sicherlich direkt gehen. Das heißt, es geht über Toyota. Man bestellt das Auto bei Toyota und Toyota vergibt den Auftrag dann auf das nächste Autohaus. So kann ich mir das vorstellen. Ja. Weil wir jetzt gerade bei Toyota sind und Apps und so weiter. Toyota Service App gibt's übrigens im Play Store schon eine geraume Zeit. Ich glaube, ich hatte schon auch mal was drüber gesagt. Ja, damit kann man verschiedene Sachen machen, wie zum Beispiel seine Fahrzeugdaten speichern, damit man sie immer parat hat. Es gibt einen Werkstattservice, wo man sich über verschiedene Dienste informieren kann, und zwar lokal bei dem Händler, den man dort angibt, ja, also bei seinem Autohändler beispielsweise. Dann gibt's auch noch eine Pannen- und Unfallhilfe. Gut, das ist eigentlich nur ein Shortcut zu der Nummer. Ja, also das heißt, da drückt man drauf und dann kann man mit einem weiteren Tastendruck eben die Nummer wählen. Ja. Es gibt Zubehörangebote und so weiter. Andere Funktionen gibt es leider jetzt noch nicht. Ich hätte mir da vielleicht was gewünscht, dass man zum Beispiel laufende Aufträge einsehen kann, die man bei einer Werkstatt aufgegeben hat und so weiter und so weiter. Das ist anscheinend nicht der Fall, jedenfalls nicht so einfach, weil es eben auch halt nur bedingt zentralisiert ist. Ja, auch da sieht man das Problem, wo hier Toyota in Deutschland hat, dass eben das nicht so stark zentralisiert ist. Und das Einzige, was wirklich positiv und sehr, sehr nützlich ist, ist die Terminvereinbarung, die man dann eben einfach online hier machen kann. Über die App gibt man seine Wünsche ein und macht einen Termin aus und man kriegt eine Bestätigung geschickt. Und ja, dann braucht man sich am Telefon nicht mehr mit schlecht gelaunten Leuten oder gut gelaunten Leuten, ja. Manchmal ist es ja auch schön, wenn man so einen Händler anruft, ne, herumzuklagen, aber okay, ne. So, ich habe jetzt hier noch einen falschen Link. Da muss ich gleich mal gucken. Moment. Von Nissan gibt's eine schöne App, und zwar nennt sich die Leaf Carvings für den Nissan Leaf, das wunderhübsche futuristische Elektroauto. Ja, das eigentlich das erste massentaugliche, wenn man so will. Ja. Und dort gibt's eine App, die umfangreiche Funktionen hat. Zum Beispiel, dass man bereits in der Wohnung, von der Wohnung aus, die Klimaanlage einschalten kann. Und wenn man dann rausgeht, ist das Auto bereits warm. Ja, kein Problem. Der Motor muss ja auch nicht laufen, weil das ja alles elektrisch läuft. Der Heizer läuft auch ohne Motor. Ja, ist ja klar. Man kann auch seinen Verbrauch zum Beispiel checken. Also das heißt, der Stromverbrauch, ja, und wie stark der Akku geladen ist. Vor allem, wenn das Auto zum Beispiel gerade angeschlossen ist, ja, und man will das dann überprüfen, ja, wie weit er aufgeladen ist. Zum Beispiel, man geht irgendwo hin, ja, schließt das dort an, geht einen Kaffee trinken und dann kann man auch gucken, ja, wie voll ist er schon, ja, wie ist der Ladestand und so weiter. Das alles geht ohne Probleme. Der Nissan Leaf hat ein ziemlich futuristisches, fortschrittliches System integriert. Das Teil kann sogar twittern, ja, das Auto twittert sogar auf Wunsch, ja. Zum Beispiel, wie sparsam man gerade fährt und so weiter, ja, alles möglich. Und das ist alles sehr, sehr vernetzt auch. Von daher ist das mit der App natürlich da kein Problem. Die App funktioniert auch in Europa, kein Problem. Und ich muss sagen, da hat Nissan wirklich was ganz, ganz Tolles auf die Beine gestellt mit diesem Ganzen. Auch eine Planung für die Klimaautomatik ist, kann man da zum Beispiel einrichten. Das heißt, man kann zum Beispiel programmieren mit der Handy-App, ja. Jeden Morgen 6.30 Uhr bitte loslegen, ja, weil man fährt um 7.30 Uhr weg und dann muss das Auto warm sein, ja. Oder vielleicht, naja, nicht ganz so lang vor, ist schon Batterie leer, bis man reinkommt. Ja, auf jeden Fall ist es eine ganz tolle Sache. Nissan Leaf, also hier mit dieser App, ziemlich nah an dem, was man auch gewohnt ist von Apps in den USA, wo man auch da zum Beispiel Motor starten kann und so weiter mit der App. Ja, weil wir gerade bei Autos und Android sind, es gibt tatsächlich einen Rückspiegel. Gleich vorneweg, ich weiß nicht, ob der in Deutschland eine Zulassung hat und ob überhaupt in Deutschland eine Zulassung vorhanden sein muss für einen Spiegel. Ja, ich weiß nicht. Das ist also ein normaler Rückspiegel für innen. Und der hat ein komplettes Android-Gerät integriert und auf diesem Spiegel kann man ein Display einblenden. 5 Zoll Display ist das Ganze. Und damit kann man bei einer Auflösung von 840x480 Bildpunkten mit einem 1,2 GHz Single Core, 512 MB RAM, 8 GB interner Speicher, Micro SD-Karten-Slot ist vorhanden für weitere 64 GB, kann man dieses Teil dann benutzen. FM-Receiver ist auch mit drin Und der Clou, es ist am Spiegel auch noch eine Kamera integriert, mit der man das Fahrgeschehen aufnehmen kann. Es wird ja immer wichtiger heutzutage, dass man sowas im Auto hat, weil oftmals hängt das davon ab, ob man eben eine Kameraaufnahme hat oder nicht, um eben Sachverhalte zu klären. Es werden immer häufiger vor Gericht das zugelassen, beziehungsweise ist eigentlich schon unwahrscheinlich, dass diese Aufnahme nicht zugelassen wird. Es gibt natürlich ein paar Voraussetzungen. Es muss GPS-Signal vorhanden sein, und die Auflösung muss einigermaßen sein, so dass man auch eben das alles richtig erkennen kann. Das ist hier gegeben, 720p, also HD-Auflösung, einfach HD-Auflösung. Und da muss ich schon sagen, richtig cool ist das Ganze. Natürlich kann man das auch als so nebenher als Telefon benutzen, deswegen gibt es auch ein Bluetooth-Headset dafür. Und ich denke, das wird auf jeden Fall für jeden Android-Fan im Auto interessant sein. Das ganze Teil gibt's in den USA zu bestellen, ja. Und wie heißt das Teil eigentlich genau? Cubitroid. Ja? Da findet sich bestimmt auch demnächst ein Anbieter bei uns, denn ich denke, auch bei uns ist hier der die Nachfrage dazu doch vorhanden, ja. Und muss man mal schauen. Aber auf jeden Fall ist das ein interessantes Teil. Ich habe ja mal auch eine App vorgestellt, Daily Voyager nennt sich das. Das hat nichts mit Star Trek zu tun, sondern es ist ebenfalls eine App, wo man das Handy als, ja, sagen wir mal, als Kamera umfunktionieren kann, um eben genau sowas zu machen als Bordkamera. Und wie gesagt, ich finde das gar nicht so unwichtig, teilweise, dass man sowas hat. Und wenn das aber hier in dem Spiegel integriert ist, dann ist es natürlich wesentlich komfortabler. Vor allem hat man auch viel bessere Übersicht, weil es eben oben am Spiegel ist, nicht unten am Armaturbrett, so dass man eben die Straße auf der Kamera sehr viel besser überblicken kann. Ja. $226 soll das Ganze kosten. Es gibt's auf eBay auch schon für $250, ja, teurer, genau, ne? Aber dafür kommt man dann hier ebenfalls ran. Ich kann ja mal ganz kurz schauen. Cubitroid, wie gesagt, heißt das Teil, und ich denke, das wäre doch was als Geschenk, oh, für die Leute an Weihnachten, kann ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht interessant ist. Ja. Gut, ich habe es jetzt bei eBay tatsächlich gar nicht gefunden bei uns hier, aber wie gesagt, ich finde es eine ganz, ganz coole Geschichte. Gut, nächste Meldung. Minium habe ich angetestet. Minium, dieses Keyboard, wo ich am Anfang sehr begeistert war, dann ein bisschen verärgert war, wegen der Frechheit für einen Beta-Test, für den man sich angemeldet hat, erst einmal das komplett zu ignorieren. Dann kriegt man die Mail, dass man jetzt am Beta-Test teilnehmen kann und sich die App für 2 Euro noch was herunterladen kann, wie alle anderen auch, und dass man vorher sich für den Beta-Test registrieren lassen wollte. Ja, keine Möglichkeit, die App überhaupt vorher einmal anzutesten. Das ist natürlich für eine Tastatur fatal. Ich habe es jetzt mal gemacht. Ja, habe mir das geholt und muss sagen, die Ernüchterung kam recht schnell. Und da wird mir dann auch gleich bewusst, warum es keine Testversion gibt. Entweder liebt man dieses System oder man hasst es. Ja, und ich denke mal, dass es von der Menge her mehr Leute gibt, die erstmal tierische Schwierigkeiten haben, mit dieser Tastatur zurechtzukommen, dann bei der kostenlosen Version sagen würden, nee, also das ist nichts für mich, und vergessen die Tastatur ganz schnell wieder. Aber wenn man ja mal die Tastatur erstmal gekauft hat für 2 Euro noch was, dann muss man sich wohl oder übel vielleicht ein bisschen länger mal damit beschäftigen. Ja, mal gucken, ob man damit zurechtkommt, auch wenn man danach flucht, dass man es probiert hat. Das, was so schön versprochen wurde, kann die Tastatur so nicht halten. Leider. Auch ich war ja von dem Konzept wirklich sehr, sehr begeistert. Und ich habe die Idee, prinzipiell finde ich die Idee eigentlich sehr, sehr gut. Aber wenn ich das dann benutze, dann werden einige Schwächen deutlich, vor allem wenn man Sonderzeichen eingeben will. Ja. Es gab auch keine Unterstützung für vernünftiges Deutsch, ja. Um es mal so vorsichtig zu sagen. Und ganz, ganz schnell habe ich halt auch gemerkt, dass da auch Schwierigkeiten gibt in der Worterkennung, selbst bei der englischen Version. Man muss hier fairerweise dazu sagen, die deutsche Version, also die deutsche Spracheingabe war oder ist Beta. Ja. Mittlerweile ist das Englische aus der Beta raus. Diese Multilanguage Capability kann ich so nicht empfehlen. Bei SwiftKey funktioniert das ja wunderbar, dass man zwei Sprachen gleichzeitig hat. Ja, komischerweise ist die Erkennung da sehr, sehr gut. Hier habe ich ständig Probleme gehabt. Ständig wurden mir Worte vorgeschlagen, andere Sprachen und so. Und das geht einfach nicht. Die Geschwindigkeit bei der Eingabe, klar, nach einer Zeit, wenn man sich dran gewöhnt, wäre das sicherlich noch ein bisschen schneller gegangen. Aber die Texterkennung, die eben nicht das hält, was sie verspricht, auch nicht im Englischen meiner Meinung nach, hat eben hier ganz klar das Problem, dass ohne diese Texterkennung dieses ganze System fällt. Ja, weil man kann gar nicht wirklich die Tastatur, die einzelnen Buchstaben richtig treffen. Und das war ja auch gar nicht Sinn der Sache bei diesem Konzept. Aber wenn man das nicht kann, dann muss die Worterkennung wirklich fast hundertprozentig arbeiten. Ja, und das tut sie nicht, bei weitem nicht, auch nicht im Englischen. Und deswegen ist es nun mal das Problem und deswegen hat Minium bei mir keine Chance gehabt, dass das die Tastatur der Zukunft für mich wird. Ja. Ich habe da noch ein andere getestet. Also Minium muss ich, also ich würde sagen 5 von 10, ja, für das Konzept. Aber für die Umsetzung des Konzepts gibt es eben da deutliche Abzüge. Ja. Ich habe noch eine andere Tastatur angetestet, die auch ein ziemlich gutes Konzept hat, meiner Meinung nach, aber sich mehr an dem QWERTY-Prinzip oder ganz an dem QWERTY-Prinzip orientiert, ja, aber die Eingabeart etwas anders macht, ja. Und mit der Eingabemethode wird sogar versprochen, dass man blind tippen kann. Das heißt, ohne dass man auf das Display tippt. In der Tat macht die Firma damit sogar Werbung, dass sehbehinderte Menschen damit tippen können. Ja. Ich habe mir die Tastatur jetzt heruntergeladen. Die hat nur, offiziell nur englischsprachige Unterstützung. Es gibt eine Beta-Version, die man in einem abenteuerlichen Verfahren aktivieren muss. Aber das Team hat gleich auf meinen Eintrag geantwortet bei Google Play und mich darauf hingewiesen, dass es für Deutsch eine Beta-Version gibt. Also sehr, sehr schnell die Antwort von den Entwicklern. Von daher mal ein großes Plus. Die Worterkennung im Deutschen ist wirklich sehr Beta. Ja. Ich würde fast noch Alpha sagen. Zum Beispiel war das Wort dies nicht vorhanden, ja. Also dies ist ein Test, ja. Hat er mir immer gewechselt in sies mit einem ganz abenteuerlichen Konstrukt sie Apostroph s. Dieses Wort gibt's natürlich nicht im Deutschen. Ja. Dafür fehlt das deutsche Wort dies stattdessen. Ja. Ich habe das dann manuell eingeführt und sieh da, dann funktioniert's natürlich auch. Also hier vom Wörterbuch muss noch einiges getan werden. Das Problem im Deutschen ist auch die Großschreibung. Es gibt keine Großschreiberegelung im Deutschen. Ja? Das heißt, alle Hauptwörter werden auch klein geschrieben und werden auch klein vorgeschlagen. Man muss also immer komplett selbst für die Groß- und Kleinschreibung sorgen. Katastrophal, meiner Meinung nach. Von daher, okay, ist eine Beta in Deutsch, okay. Im Englischen sieht das Ganze wieder anders aus. Ja. Da geht es wirklich ratzfatz und dieses System kann sogar Wörter erkennen, wenn man nicht einen einzigen Buchstaben richtig getippt hat. Ich habe schon ausprobiert, wie erschreckend viele Worte werden im Englischen erkannt, obwohl nicht ein einziger Buchstabe des Wortes korrekt ist. Ja. Das ist also ein riesengroßes Plus und damit wird's wirklich möglich, ohne hinzuschauen zu tippen. Zusammen mit einem sehr genialen System, das das, was man eintippt, nochmal vorliest, ist es tatsächlich möglich, ja, auch als sehbehinderter Mensch beziehungsweise eben ohne hinzugucken zu schreiben. Auch interessant, die Tastatur kann komplett ausgeblendet werden und man kann über dem Bild quasi schreiben, ohne dass die Tastatur eingeblendet ist. Also auf dem Screen tippen ohne Einblenden der Tastatur. Ja. Das ist meiner Meinung nach schon mindestens ein bisschen revolutionär. Ja. Und es funktioniert. Natürlich gibt's hier auch noch ein paar kleine Wermutstropfen. Eins wäre zum Beispiel, dass es keine Wortvorhersage gibt, wie zum Beispiel bei SwiftKey. Bei SwiftKey kann man ja schon vieles, weil vieles eben als Phrase wieder immer und immer wiederholt wird, ja, kann man also schon tippen, ohne dass man auch nur einen Buchstaben des Wortes eintippt, ja, indem man einfach oben die Vorschläge durchdrückt, ja. Also das ist wirklich ist sehr toll, ja, wenn man dann zum Beispiel sagt, okay, auf Wiedersehen, bis morgen dann, ja, wenn man das öfters schreibt, ja, dann braucht man nur A, U und dann war's es schon, dann kommt auf und dann einfach nur auf Wiedersehen, bis morgen dann und zack, ja. Man tippt einfach nur das vorgeschlagene Wort, zack, zack, zack. Also wer SwiftKey kennt, weiß, was ich meine. Und das geht halt hier so nicht. Ja? Man muss wirklich die Worte tippen und auch in der exakten Anzahl der Buchstaben müssen die Worte getippt werden. Also man kann nicht groß vorher jetzt das Wort sozusagen beenden, ja? Sondern man muss das Wort tippen, bis es fertig ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt amazing schreiben will, ja, dann muss ich auch tatsächlich irgendwas tippen, ja, das so viele Buchstaben hat. Wenn ich also mich so vertippt, dass ich zum Beispiel einen Buchstaben mehr oder Buchstaben zu wenig habe, was leider recht häufig mal vorkommt, zumindest bei mir, ja, dann kann der das Wort nicht erkennen, ja, und schreibt dann irgendwelchen Kram. Ja. Also wenn ich jetzt hier amazing schreibe, ja, ich habe jetzt Smatzobg habe ich jetzt getroffen, ja, also S-M-A-Z-O-B-G, so, und jetzt swipe ich mit dem Finger nach rechts, das ist dann ein Space, ja, Leerzeichen, zack, und da macht amazing draus, ja. Wenn ich aber jetzt hingehe und schreibe A-M-A-Z-I Z-I-N und swipe dann, macht der Amazon draus. Ja? Also, obwohl ich alle Buchstaben richtig geschrieben habe, nur einen vergessen habe, hat er ein komplett anderes Wort draus gemacht. Das ist natürlich ein Nachteil, aber ich glaube, es gibt kein System, wo immer 100% perfekt ist. Vielleicht kann ja Flexi, übrigens mit F-L-E-K-S-Y geschrieben, vielleicht kann ja Flexi mal irgendwann so eine Wortvorhersage wie bei SwiftKey einbauen, dann ist es die fast perfekte Tastatur für mich. Ja. Und ich lasse jetzt mal Flexi hier drauf bei mir, will es noch ein bisschen testen. Ja. Vielleicht schreibe ich auch noch mal was drüber, aber erstmal Flexi weiter, aber SwiftKey sieht aus, als ob das momentan immer noch die Nummer 1 wird. So, ich muss mich jetzt ein bisschen ranhalten. Ich habe mit dem Thema ziemlich lang gequatscht. Deswegen mache ich mal die nächsten Meldungen ein bisschen kürzer. Assassin's Creed Pirates gibt's jetzt für Android im Play Store von Ubisoft. Die bieten das an. Viele Fans von Assassin's Creed werden jetzt natürlich begeistert sein. Und das zu Recht, das ist auch ein sehr gutes Game auf der Konsole. Und auch hier scheint es viele Leute zu begeistern. 4,4 die Review-Wertung. Ich selbst habe es jetzt noch nicht probiert. 4,49 € kostet das Ganze, nicht ganz billig, aber ich denke, für so ein Game kann man das machen. Das Pirates ist also so ein Ableger, sage ich mal, von dem Assassin's Creed. Man kann streiten, ob das jetzt viel mit dem Assassin's Creed so zu tun hat, aber auf jeden Fall scheint es doch sehr viel Spaß zu machen für Fans von dieser Spieleserie, sicherlich absolut unbezahlbar. VSCO Cam ist im Play Store aufgetaucht. Da habe ich mich so ein bisschen gewundert, weil die Presse so viel Werbung drum macht. Ja, es ist eine schöne Kamera mit sehr vielen interessanten Funktionen, aber diese Funktion gibt es schon bei Dutzenden anderen Kamera-Apps mehr. Damit kann man allerdings auch wirklich seine Handykamera ein bisschen aufwerten. Man kann deutlich bessere, schönere Fotos damit machen. Aber wie gesagt, genauso wie mit Dutzend anderen. Warum das hier so viel Aufmerksamkeit erhält, ist wohl der Tatsache geschuldet, dass das eine App ist, die früher bei iOS war, also iOS only, und jetzt zu Android endlich kommt und das Ganze auch sogar noch kostenlos. Scheint ja ganz, ganz wichtig zu sein, dass eine App beim iPhone schon mal existiert hat, ja. Ihr würdet mich jetzt, wenn ihr Videostream hättet, Kopfschütteln sehen, ja. Kann ich nicht verstehen. Aber okay, gut. VSCO Cam kostenlos im Play Store. Das Jota Phone, ich hab mal schon drüber gesprochen, startet tatsächlich in Deutschland und zwar schon im Dezember. Jetzt am 10. soll es soweit sein. Das Jota Phone ist ein faszinierendes Teil. Warum? Es ist ein ganzer E-Book-Reader und ein ganzes Handy. Ja, wie geht denn das? Ein richtiger E-Book-Reader, da braucht doch ein E-Ink-Screen, ja, und ein richtiges Handy, das braucht doch ein LCD-Screen, das ist doch ganz klar, ja, mit Farbe und allem drum und dran. Ja, und das Teil hat beides. In der Tat ist es so, dass die Rückseite ein E-Ink-Display ist und damit perfekt zum Lesen von E-Books und die Vorderseite ist ein LCD-Display. Zusätzlich, mal davon abgesehen von der Bildqualität beim Lesen als E-Ink-Display, braucht E-Ink natürlich viel, viel weniger Strom als ein LCD-Display, so dass man auch mal vielleicht ein paar Seiten lesen kann, ohne dass man Angst haben muss um den Akku. Das Jotaphone aus Russland, kommt es übrigens, gilt deswegen bei mir auch als eines der interessantesten Neuentwicklungen in der letzten Zeit, ja, weil es mal etwas wirklich Neues bringt. Die technischen Daten sind nicht ganz so gut. Ja, 4,3 Zoll Display, 720p Auflösung beim LCD-Display, 1,7 GHz Dual-Core Snapdragon S4, 2 GB RAM, 13-Megapixel-Kamera, das ist okay, und 1800 mAh Batterie, die wird allerdings sicherlich lang halten bei diesen Daten. Preis mit 499, etwas, 499 Euro vielleicht etwas hochgegriffen, ja. Aber dennoch, warum bin ich als normalerweise als High-End-Phone-Verfechter hier jetzt drauf angesprungen mit den, naja, eher mauen technischen Daten? Ganz klar, weil es etwas wirklich Neues ist, ja, wo man sagen kann, wenn ich Bücher lesen will, ja, auf einem vernünftigen Display und gleichzeitig das aber auch als Handy benutzen will, dann ist das ja perfekt geeignet dafür. Die technischen Daten, wie gesagt, sind jetzt so schlecht jetzt, dass es wirklich sagt, na, das geht gar nicht. Ja, immerhin 1,7 GHz Dual-Core S4 und die 2 GB Speicher RAM sind eigentlich auch okay. Ja, es ist kein Phone, das einem jetzt als Geschwindigkeitsfanatiker aus den Socken hauen wird. Ja, definitiv nicht. Aber wer eben ein Problem hat, nämlich, dass er keinen E-Book-Reader separat mit rumschleppen will und mit der Displaygröße auch zurechtkommt beim Lesen und gleichzeitig eben auch ein Handy haben will, das übrigens meiner Meinung nach auch sehr schön designt ist. Ja, muss man ganz klar sagen, der wird hier sicherlich hier seine Freunde dran haben und sollte das sich vielleicht mal angucken. Ich hoffe, dass es eben bald auch im normalen Handel ist, dass man das mal in der Hand halten kann. Zu geben wird es das, wie gesagt, im Dezember, also diesen Monat, auf jeden Fall noch in Deutschland, Frankreich, Spanien und Österreich. Wahnsinn. Sinn, ja. 20 weitere Länder kommen übrigens noch dazu im ersten Quartal 2014. So, dann haben wir noch etwas zum Update 4.4.1. Ihr habt vielleicht schon was drüber gelesen. Das wird einige Neuerungen bringen und zwar nicht nur eine Verbesserung für Nexus 5, für die Kamera. Da gibt es nämlich immer wieder Kritik, darüber, sondern es bringt auch noch andere Verbesserungen mit, nicht nur für das Nexus 5. Ne? Ich habe hier mal einiges auf oder ich habe hier einen Link zu der Auflistung, ja? Und dort könnt ihr schon mal euch einen Überblick gewähren. Interessant fand ich, die neue Foto-App ist jetzt default nicht mehr die die Gallery-App, sondern die Foto-App, die wir auch schon kennen von 4.4. Ja, nur dass da jetzt das eben das Standard ist. Das heißt für mich, die Gallery-App wird wohl über kurz oder lang, eher kurz, verschwinden und komplett übersetzt werden von diesen Fotos, das Bestandteil von Google Plus ist. Dann die Navigation Bar, ja, auf dem Lockscreen ist jetzt auch beim Nexus 4 transparent. Ob das jetzt auch für den Launcher gilt, das weiß ich noch nicht. Da steht jedenfalls hier nichts drin darüber. Warum es dann nur auf dem Lockscreen gehen soll und auf dem Launcher nicht mehr, ist mir ein Rätsel. Aber das deutet darauf hin, dass sich da auch was tut. Und das war ja auch ein Riesending, was mich wirklich total geärgert hat, ja. Und dass es geht, ist klar. Das haben schon App-Entwickler gezeigt, dass es geht, ja, mit dem Holo-Launcher beispielsweise. Und jetzt auch eben das Nexus 4 mit dem Lockscreen bei 4.4.1. Ist mir ein Rätsel, ja. Google, so keine Lust mehr auf Nexus 4 oder sowas, ne? Und es gab noch ein paar Änderungen. Das Miracast-Setting, ja, die Miracast-Settings, die haben sich jetzt umbenannt, auch in Cast-Settings. Also Miracast ist tot, es lebe Cast. Ja. Okay. Auch das deutet vielleicht darauf hin, dass da noch was im Kommen ist, das zusammengefasst wird. Miracast, Chrome, Cast, ja, zusammengefasst in Cast-Settings, wer weiß. Ne? Da wird noch einiges kommen, denke ich. Und es wird auch ja für bei der LED bei der LED Anzeige wird es noch was geben, also diese Leucht-LED, ja, es sind Kleinigkeiten, die summieren sich allerdings drüber. Auch die Cell Phone Stärke, Wi-Fi und die Akku Icons in der Notification Bar sind jetzt an ihrem richtigen Platz. Offenbar gab es da auch ein paar Probleme. Manche sind halt sehr, sehr kleinlich, muss ich sagen, bei solchen Sachen. Ja, da muss alles perfekt sein. Und ich will immer noch die transparenten Leisten oben und unten für die Buttons und für die Statusleiste oben für Nexus 4, auch ohne den installierten Google Launcher, Search App mit Google Experience Launcher, ja. Okay. Neuer Play Store, neue Play Store Version ist im Anmarsch. Einige von euch dürften es sogar schon auf dem Handy haben. Die Version 4.5.10 soll es geben und die zeigt jetzt auch an, wenn eine App In-App Purchases, also In-App Verkäufe hat. Finde ich ganz, ganz spannend, denn so kann man genau sehen, ob die App schon also schon bevor man es eben installiert, bevor man installieren klickt, ob diese App eben fähig ist, In-App-Content kostenpflichtig zu beziehen. Das ist eine wichtige Sache, finde ich. Vielleicht könnte man auch dann, ich weiß nicht genau, wie das ist, ja, vielleicht könnte man dann auch per Filterfunktion zum Beispiel Programme abschalten. Das heißt, dass man verhindert, dass ohne Passworteingabe, dass man verhindert, dass eben Apps installiert werden, wo das möglich ist in App-Käufe, denn so manches Kitty hat da schon ja mal eine App installiert bekommen, die Eltern haben es nicht gerafft, dass man da In-App-Purchases machen kann und ja, ah, das Item brauche ich, ah, das Item brauche ich, ja, und das Item brauche ich und ja, Monatsende sind die Eltern dann auf den Hintern gefallen, ja, weil die dann die Rechnung haben, ne? Gut, es gibt noch ein paar andere Veränderungen, auch ganz wenige optische Veränderungen, aber das kennen wir ja schon, wird einem nicht mehr aus den Zucken hauen. Und gut, das war's mit den News. Bei der Community geht's auch rund. Mensch, ich war halt wirklich langsam. Neue CPUs für Intel-Prozessoren, das hat mir der Christian geschrieben, Presswell-Prozessor, jetzt auch für die Intel-Plattform von Android verfügbar. Damit heißt es auch für Intel, die bleiben an Android dran und wollen nicht ARM alles überlassen. Entsprechend ist das auf jeden Fall eine positive Entwicklung und zu befürworten, dass es auch weitergeht. Schaden tut's nicht. Und dieser Intel-Prozessor, der soll dann auch, Moment, der Presswell. Nein, soll das ein 64-Bit-Prozessor sein? Ja, doch, genau, soll also ein 64-Bit-Prozessor sein. Genau. Sehr schön. Wenn es dann endlich mal Android-Handys gibt, mehr als 4 GB Hauptspeicher, dann kann man das mit dem 64-Bit auch tatsächlich was anfangen. Dann die Nexus 8-Gerüchte halten sich weiterhin standhaft, möchte ich mal sagen. Ja. Und jetzt habe ich hier den Artikel nicht richtig verlinkt. Oh, was ist denn heute los? Mensch! Sekunde. Oh, jetzt habe ich es ebenfalls vom Christian. Ein Hinweis. Nexus 8 kommt von LG, das nächste Tablet. Nexus Tablet, ja. Wie gesagt, es hält sich jetzt hier das Gerücht, dass da ein neues 8-Zoll-Tablet kommen soll von LG. Ja, müssen wir mal abwarten. Ich bin noch ein bisschen skeptisch. Schön wäre es auf jeden Fall, ja, so eine Zwischengröße. Und der Christian schreibt noch in den Kommentaren, bitte jetzt noch als Überraschung ein 6-Zoll-Fablet mit dem Snapdragon 805. Ja, Beifall kann ich nur sagen, auf jeden Fall befürworte ich das als Fan von großen Handy-Displays. Ja. Dann gibt es noch einen Pocket-Cast-Bug. Ich kann das jetzt, lieber Ralf, leider nicht ganz vorlesen, aber es gibt einen Bug, das bei Pocket-Cast offenbar, das eben verhindert, dass wenn der Podcast-Betreiber seinen Feed ändert, trotz Weiterleitung, der neue Feed dann eben nicht mehr auftaucht und man meint, da, es gäbe keine neuen Folgen mehr bei dem Podcast. Ja? Das ist schon ziemlich ärgerlich, muss ich sagen. Wer auch da ein Problem hat, der sollte sich vielleicht an Pocketcast wenden. Ich habe gemerkt, dass die Entwickler sehr, sehr stark auf das hören, was auch Leute sagen. Ja, die haben mir auch am Anfang ziemlich schnell geholfen und ruckzuck wurden neue Funktionen eingeführt sogar. Ganz toll. Also Ralf, ja, auch an dich, meldet das doch einfach mal zu Pocketcasts. Die sind da wirklich ganz, ganz schnell. Ja, und der ausführliche Artikel, den habe ich natürlich auch verlinkt und ist auf jeden Fall wert, durchgelesen zu werden. Unwetterwarn-Apps, die sprießen ja momentan wie verrückt. Der Stefan hat mir auch hier was geschickt. Catwarm oder Catwarm, lokalisierte Unwetterwarnung vor Sturm. Also ich muss sagen, durch diesen Xaver, durch diesen Sturm Xaver, der da rumgegeistert ist, sind hier Unwetterwarnungs-Apps aufgetaucht wie Sand am Meer, manchmal auch wirklich mit einem riesen Fragezeichen bei mir im Gesicht, ob die denn überhaupt seriös sind, manche mit sehr begrenztem Nutzen. Ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass die offizielle Unwetterzentrale, ja, es da nur eine eigentlich gibt, ja. Und es ist die Unwetterzentrale.de Meteomedia. Ja, die haben auch eine App als Empfehlung, die Weather Pro App. Ja, und das ist also sozusagen das offizielle Teil, ist leider nicht kostenfrei, aber okay, ne? Wer ernsthaft eine Unwetterwarnung möchte, der sollte das, sollte aufpassen. Ansonsten sehe ich hier, wie gesagt, im Shop alle möglichen Unwetteralarme und Unwetterwarner und alles Mögliche. Ich weiß nicht, wo die Informationen herbekommen, ob die alle von dieser Unwetterzentrale.de oder von anderen Seiten das abfragen. Ja, ich kann es nicht genau sagen. Auf jeden Fall muss man da noch sich überlegen, wiefern die dann auch tatsächlich der Genauigkeit entsprechen. Ich möchte nicht sagen, dass die Unwetterzentrale das genaueste ist, was es gibt, aber das ist die offizielle Seite. Das heißt, eine offizielle amtliche Warnung gibt's auch über diese Seite. Ja, und daran sollte oder kann man sich dann doch gut orientieren. Ja, und die Meteo irgendwie App, die auf der Seite unwetterzentrale.de findet, die wird dann auch eben offiziell von dort empfohlen. Gut, dann komme ich jetzt noch schnell zur App der Woche. Eigentlich eine recht alte App der Woche, aber warum nicht mal? Ne? Total verrückt, abgedreht von den Machern von Adult Swim. Ja, Adult Swim, vielleicht mittlerweile sagt es einigen Leuten was. Früher war das so undergroundig. Ja, Robo Chicken gab es nur also auf YouTube und so. Und die haben ein schönes Spiel im Sortiment, nicht das einzige, aber eins, was heraussticht. Monsters ate my Condo. Ja, nicht Kondom, ja, sondern Condo. Das ist eine Wohnung. Und genau das muss man hier machen. Man muss die Wohnungen, ja, bunkerlos oder sowas, verfüttern an die Monster. Ja, schon werden die ziemlich sauer, wenn man das nicht recht schnell macht. Da gibt's jede Menge Specials, die dann eben etliche Reaktionen auslösen, heftige teilweise. Und da geht's richtig wie verrückt, wahnsinnig zur Sache. Unten rennen die Menschen in Panik davon, was natürlich bei den zwei abgetretenen Monstern hier durchaus angebracht ist, ja. Das Ganze gibt's im Play Store für 80 Cent, jeden Cent wert. Ja, die Bewertungen sind auch da recht gut. Jetzt habe ich noch eine andere gesehen, auch offiziell von diesem Anbieter, die nennt sich Super Monsters Ate My Condo. Die ist kostenfrei und ich habe noch keine Zeit gehabt, die anzuspielen. Die hat offenbar noch ein paar Elemente mehr drin, ja. Ich habe noch so ein paar Fragezeichen im Gesicht, ja, aber es scheint wohl so zu sein, dass diese App nur einen besonderen Spielmodus hat, nämlich einen 2-Minuten-Spielmodus, ja, das gab's schon mal bei Bejeweled, ja, dass da nur diese Turbo-Version gab, ja, die man spielen konnte, nur mit begrenzter Zeit, das war aber auch so beabsichtigt, und dann, die Vollversion, da konnte man auch andere Spielmodis mitmachen. Und hier, das ist jetzt diese verrückte abgedrehte 2 Minuten, hat man Zeit, um so viele Bungalows oder Wohnungen an diese Monster zu verfüttern, wie es geht. Und da möglichst viele Punkte abzusahnen. Das Ganze kann man dann natürlich wieder posten, ja, die Topscores, um dann eben zu zeigen, wie viel man den Monster hier in den Rachen geworfen hat. Ja, genau. Also Super Monsters Ate My Condo, 2 Minuten Action Game, begrenzt. Also ich meine, es ist schwierig auszutragen. Der Spielmodus ist eben 2 Minuten so viel verfüttern, wie es geht. Ist kostenlos dann im Store erhältlich. Und die Version, auf die sich jetzt meine App der Woche Empfehlung bezieht, Monsters Ate My Condo für 80 Cent. Da gibt's auf jeden Fall einen Spielmodus, ja, einen normalen Spielmodus. Das heißt, so lange verfüttern, bis man einen Fehler macht und die Monster einen in den Hintertreten. Gut, das war's dann für heute vom Uncast. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt oder einfach mal Kritik loswerden wollt oder auch Themenvorschläge habt, her damit. Ja, Google Plus Uncast oben eingeben, da findet ihr die Uncast Community unten im Pop-up-Menü. Oder ihr schreibt mir eine E-Mail rio@thenetcast.com, ryo@thenetcast.com. Auf der Seite findet ihr dazu auch einen GBG-Key, um mir eine Mail verschlüsselt zu schicken. Immer wieder empfehlenswert. Und die Seite findet ihr unter uncast.thenetcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, ja, auch wenn ich es ein oder andere Mal vielleicht falsch sage oder ihr das S nicht hört. Ja.